12. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld. Aus den Erinnerungen eines Kriminalreporters von Egon Erwin Kisch. Ein neuer Besen fegte ich gut durch alle Straßen, um einen Kriminalfall zu erhaschen. Keinen Taschendiebstahl meldete der Polizeibericht, den ich nicht durch ein Interview mit dem Beschädigten, durch Beschnüffelung des Tatortes und Recherchen auf eigene Hand zu einer Cause célébré auszugestalten versuchte. Nachts schlich ich in die Polizeikommissariate, hoffend, Zeuge einer aufregenden Szene zu werden oder wenigstens einen Blick auf ein sensationelles Protokoll tun zu können. Selbstverständlich drang ich nicht als Berichterstatter in die Wachstube ein, da man mir dort keine Auskunft geben durfte. Im Gegenteil, man hätte vor dem Reporter besondere Vorsicht walten lassen. Ich kam also unter Vorwänden. Zum Beispiel zeigte ich in einer Nacht an 6 verschiedenen Stellen den Verlust meiner goldenen Uhr an, die ich niemals besessen. Im Sicherheitsbüro wusste man natürlich, wer ich war, und wandte alles auf, meine Aufmerksamkeit von wichtigen Fällen abzulenken. Dennoch gelang es mir, jeden Sonntag mit einem Fall, von dem die anderen Reporter keine Ahnung hatten, eine ganze Spalte zu füllen. Für die Weihnachtsnummer wollte ich etwas Sensationelles, etwas Ausführlicheres zu berichten imstande sein, aber weder in der Aufnahmskanzlei noch im daktyloskopischen Büro, weder im Gefängnistrakt noch im chemischen Laboratorium, wo ich unter allerhand Ausreden gierig umherstrich, ließ ich eine Nachricht erlangen. Ich war verzweifelt. Als ich ins Zimmer des Beamten trat, der für das Fahndungsblatt Laufzettel von gestohlenen Kleinigkeiten, Steckbriefe entwichener Landstreicher, Verzeichnisse verlorener Legitimationen oder Wertpapiere zusammenstellte, wurde ihm ein Telegramm übergeben. »Das ist meine Weihnachtssensation«, durchzuckte es mich, und ich bat den Beamten, mir die Depesche zu zeigen. Der tat es mit überlegenem Lächeln, denn solche Zirkulartelegramme, die an alle Polizeibehörden europäischer Hauptstädte gesandt werden, kommen täglich an und können selbst vom eifrigsten Polizeiberichterstatter nicht registriert werden. Diesmal lautete es: Nachtrag zu 16, Körpergröße Wolodarski nicht 150, sondern 160, Polizeidirektion Prigemüssel. Das war höchst uninteressant für die Zeitungsleser und erst recht für den Reporter. Trotzdem verlangte ich, das Telegramm 16 zu sehen, zu dem das heutige der Nachtrag war. Im Index des Fahndungsblattes fand sich der Name Wolodarski 4-mal vor. Er war ein Mitglied der Einbrecherbande Wasinski, die im Sommer ins Steueramt von Prigemüssel eingedrungen war und fast 20.000 Kronen erbeutet hatte. Im Oktober gewann sie in der Stadtkasse von Kaschau 14.000 Kronen durch Einbruch. Einige Wochen später fielen den Geldschrankknackern die Barbestände des Olmützer Finanzamtes in die Hände. Anfangs Dezember wurden sie in Teschen im Kassenraum der Statthalterei überrascht, konnten aber, durch Revolverschüsse die Verfolger einschüchternd, mit stattlichem Raub entkommen. Der Bande gehörten außer dem Chef, dem 25 Jahre alten ehemaligen Eisendreher Wassili Wasinski, besondere Kennzeichen, Daumen und Zeigefinger der linken Hand fehlen, folgende Mitglieder an. Der ehemalige Schmied und Wanderathlet Franz Adamski, 30 Jahre alt, 1,92 Meter groß, Pockennarben im Gesicht, Tätowierung auf rechtem Oberarm, darstellend zwei Hanteln und ein Herz mit dem Namen Wanda. Der etwa 22-jährige Handelsangestellte Bernhard Brünner, schwarzes oder dunkelbraunes Schnurrbärtchen, abstehende Ohren. Der 16-jährige Gelegenheitsarbeiter Paul Zafranski, drei oder vier unbekannte Männer und jener Wladimir Wolodarski, dem die Nachtragsdepesche galt. Seltsamerweise hatte keiner dieser erfolgreichen Verbrecher eine Vorstrafe. Wasinski war aus dem Untersuchungsgefängnis in der Ulica Batorego geflüchtet, eine vom Bezirksgericht Stritsch gegen Adamski wegen Raufhandels verhängte achttägige Arreststrafe lag schon 11 Jahre zurück, und von den anderen wusste man nicht einmal die genauen Personalien. Über ihre Einbrüche war in den auswärtigen Zeitungen bestenfalls in kurzen Meldungen berichtet worden. Es waren Lokalfälle aus Polen und von der polnischen Grenze. Ich aber musste einen Prager Lokalfall haben und entschloss mich daher, die polnische Verbrecherkolonne in Prag eintreffen zu lassen, wenigstens gerüchteweise. Die Zeitungen von Przemysl, Kaschau, Olmütz und Teschen, in denen die Notizen über die Amtseinbrüche standen, waren mit einiger Mühe und 3- bis 4-stündigem Zeitverlust beschafft, und mein Weihnachtsartikel konnte geschrieben werden. Einbruchsdiebstähle in öffentliche Ämter, die Wasinski-Bande in Prag eingetroffen. Die Delikte, die Schauplätze, die Beute, die Technik und die Personalien der Täter schilderte ich ausführlich und wies nach. Der Trupp, von Przemysl über Kaschau nach Olmütz und Teschen kommend, könne als nächste Station nur Prag gewählt haben. Ich behauptete, es seien bereits Anzeichen ihrer Ankunft vorhanden. Da Wasinski und seine Leute, so schloss mein Artikel, gewiss die Stille des Weihnachtsabends zur Ausführung eines großen Coups benützen und gegebenenfalls vor einer Bluttat nicht zurückschrecken, werden die Prager Detektive heute keine Weihnachtsruhe halten können. Durch diese mehr als kühne Voraussage war örtlich und räumlich die Begründung für Größe und Aufmachung des Sensationsartikels gegeben. Auf solche Weise war er die ersehnte Lokalaktualität. Die Weihnachtsnummer der Zeitung mit meinem Vorbericht war fertig. Setzer und Drucker verließen um 6 Uhr das Zeitungsgebäude, um den Heiligen Abend im Kreise der Iren zu verbringen. Am nächsten Tage wurde das Blatt den Lesern zugestellt, in dem die Prophezeiung für gestern Abend stand. Inzwischen ereignete sich Folgendes: Eine Familie, in der Nähe des Hauptpostamtes wohnend, hatte gegen 8 Uhr abends das Dienstmädchen um Wein in den Keller geschickt. Die Magd vernahm unten Axtschläge, die ihr am Weihnachtsabend besonders verdächtig vorkommen mussten, und sie alarmierte die Hausbewohner. Als diese jedoch in den Keller einzudringen versuchten, knallten ihnen Schüsse entgegen. Man eilte auf die Straße, die Polizei zu verständigen, und sah aus dem Nachbarhaus einige Männer herausstürzen. Die Flüchtenden wandten sich um, schossen gegen ihre Verfolger und verletzten 4 Passanten. Der dienstfreie Gefängnisaufseher Kautsky ergriff einen der Fliehenden, dieser jedoch streckte ihn im gleichen Augenblick mit einer Revolverkugel nieder und verschwand im Neubau eines Eckhauses. Einer seiner Komplizen, ein Hühne, stolperte, stürzte zu Boden. Bevor er sich aufzurichten vermochte, hatten 6 Männer seine Arme und Beine umklammert, und es gelang ihnen, ihn festzuhalten, bis Polizei eintraf und ihm Handschellen anlegte. Alle anderen waren entflohen. Als ich am Tatort ankam, lag Gefängnisaufseher Kautsky auf einer Bahre. Er atmete noch, jedoch die Ärzte erkannten, dass keine Hilfe mehr möglich sei. Die 4 Verletzten wurden verbunden. Aus den Fenstern der Wohnungen, in denen Christbäume brannten, schauten erschreckte Menschen. Der Neubau war von 100 Neugierigen umstellt. Kommissäre, Schutzleute und Polizeihunde suchten alle Gerüste ab, alle Aufzüge, alle Ziegel und Bretterhaufen. Das Haus, in dessen Keller die Verbrecher gearbeitet hatten, wurde gleichfalls vergeblich durchforscht. Man konstatierte nur, dass sie die Kellerwände der Nachbarhäuser durchbrochen hatten, um im Falle einer Entdeckung nach 2 Seiten flüchten zu können. Auch die Seitenmauer des Postgebäudes war durchlöchert und der Weg zum Kassenraum bereits frei. Dort, wo 4-mal 100.000 Kronen in Bar und Postwertzeichen für etwa 500.000 Kronen erlagen, hatten die Einbrecher während der 3 Weihnachtsfeiertage ihr Werk tun wollen. Der gestolperte und festgenommene Mann war auf die Wachstube gebracht worden. Neben dem Weihnachtsbaum, dessen Lichter man verlöscht hatte, hockte er wie ein überlisteter Riese aus dem Märchen hilflos da, als ich unbeachtet eintrat. In allen Sprachen redete man auf ihn ein, denn man wusste aus den unverständlichen Worten, die sich die Verbrecher auf der Flucht zugerufen hatten, dass es sich um Ausländer handle. Die Beamten wandten ihre Kenntnisse spanischer, italienischer und französischer Brocken auf, um Fragen zu stellen. Aber der pockennarbige, flachstirnige Hühne schaute teilnahmslos ins Leere. Mit gefesselten Füßen saß er in der Mitte des Zimmers, den Rücken an die Stuhllehne gepresst, den Kopf steif emporgereckt, die Hände mit einer Spange vor dem Bauch aneinandergeschlossen. Ein Dorfathlet. Sofort war mir klar, dass es einer der Bande war, mit deren Personalien und Tätigkeit ich mich in den letzten Tagen so intensiv beschäftigt hatte, und ich wusste auch welcher. Hinter ihm und dem Christbaum stehend, verhielt ich mich vorerst ruhig. Da jedoch die Polizei nicht ahnte, mit wem sie es zu tun hatte, rief ich halblaut »Adamski«. Im selben Augenblick vernahm man das laute Klirren aneinanderschlagenden Metalls. Die Beamten sprangen teils erschreckt zurück, teils auf den Giganten zu, um ihn am Arm zu fassen, denn sie dachten nichts anderes, als dass er seine Fesseln gesprengt habe. Aber er hatte sich nur je umgewandt, da er seinen Namen nennen hörte. Was also hatte so unheimlich geklungen? Die Polizisten tasteten ihn nun gründlich ab und entdeckten nicht weniger als 6 je 1 Meter lange Stäbe, die er auf den Rücken geschnallt trug. An dem einen war eine ungeheure Stahlschere befestigt, die Stöcke ließen sich ineinander schrauben, sodass die Hebellänge dieser Schere 6 Meter betragen hätte. Eine Maulstange von solcher Länge, deren Handhabung eine ganze Reihe von Männern erforderte, war noch niemals bei Einbrechern gefunden worden. Selbst Papa Costa, der König der modernen Einbruchstechnik, arbeitete mit einer Maulstange von nur 2,5 Metern. Mitten in der Besichtigung fiel dem Polizeichef ein, warum war eigentlich der Mann so erschrocken? Warum hatte er diese verräterische Bewegung gemacht? Ein Wort war hinter seinem Rücken gesprochen worden. »Was haben Sie gerufen?« wandte man sich an mich. »Ich habe seinen Namen genannt.« Seinen Namen? Welchen Namen? Wieso wissen Sie seinen Namen? Der Mann heißt Franz Adamski, ist 1,92 Meter groß, 30 Jahre alt, gewesener Schmied und Wanderathlet aus Zlotschow und gehört der Einbrecherbande Wasili Wasinskis an. Ein Kommissar fragte den Gefesselten: Franz Adamski? Der engstirnige Riese schaute ins Leere. Tlupa Wasinski? Er blieb stumm. Ich wies auf den Oberarm. Wanda? Er zuckte bei Nennung dieses Namens zusammen und riss die Augen fassungslos drohend gegen mich auf. Man löste die Handschellen, an deren Stelle traten mindestens 12 Polizeihände, und entblößte seinen Arm. 2 gekreuzte Hanteln und ein flammendes Herz mit dem Worte Wanda. Jedoch Adamski gab auch auf weitere Fragen keine Antwort. Umso mehr drang man in mich. Ich sagte alles, was ich wusste. Der Protokollführer konnte kaum nachkommen. Darunter die Decknamen, unter denen der Chef der Geldschrankknacker in Prigemüssel, Kaschau und Olmütz gemeldet war. Im Nu stoben die Detektive in alle Richtungen der Stadt. Ich eilte in die Redaktion, um für den nächsten Vormittag ein Extrablatt vorzubereiten. Der angekündigte Amtseinbruch in der Weihnachtsnacht. Die Bluttat Wasinskis wirklich verübt, setzte ich selbstbewusst als Überschrift. Da Wasinski und seine Leute gewiss die Stille des Weihnachtsabends zur Ausführung eines großen Coups benützen und gegebenenfalls vor einer Bluttat nicht zurückschrecken, werden die Prager Detektive heute keine Weihnachtsruhe halten können. Das haben wir gestern geschrieben. Unsere Voraussage hat sich wörtlich erfüllt. Die Prager Detektive konnten keine Weihnachtsruhe halten. Sie forschen nach der Bande des Totschlägers, von der nur einer in Haft ist. Das Meldeamt der Polizei wurde noch in der Nacht nach den Namen durchsucht, die ich den polnischen und mährischen Zeitungen entnommen und heute zu Protokoll gegeben hatte. Vergeblich. Der Einbrecherführer war diesmal überhaupt nicht gemeldet und erst am nächsten Tage kam der Besitzer eines Zinshauses auf die Polizei, um anzugeben, ein Ingenieur Stanislaus Elsnerowitsch, auf diesen Namen lautete, wie ich veröffentlicht hatte, eines der Legitimationspapiere von Wasinski, habe vor einer Woche Büro und Wohnräume im Erdgeschoss seines Hauses provisorisch gemietet. Die Beschreibung des Totschlägers passe auf Elsnerowitsch. In der Wohnung fand sich keine Spur der Inhaber mehr vor. Sie waren bereits abgereist und nur durch Zufall erfuhr man, wohin. Ein Hausbewohner hatte ihnen nämlich 4 Tage vorher, um 11:30 Uhr vormittags, den Weg zum nächsten Telegrafenamt gewiesen. Dort konnte man feststellen, ein zu dieser Stunde in schlechtem Deutsch aufgegebenes Telegramm sei an einen Tschernowitzer Kaufmann gerichtet gewesen und kündigte dem Adressaten an, dass der Absender, der sich Fritz nannte, ihn gleich nach den Feiertagen mit Frau und Tochter besuchen werde. Die Polizei in Tschernowitz wurde nun davon benachrichtigt. Sie umzingelte das Haus und 20 Mann nahmen den Einbrecherkönig und 5 seiner Leute fest. Zu diesem Resultat hatte ich durch Zufall und freche Kombination beigetragen. Aber im Sicherheitsbüro glaubte man mir weder den Zufall noch die Kombination und war von diesem Tage an doppelt misstrauisch. Selbst eines der gewöhnlichen Telegramme, enthaltend die Ergänzung zu einer Nummer des Fahndungsblattes, hätte man mir nie mehr gezeigt. Ende von aus den Erinnerungen eines Kriminalreporters.